Ach du meine Güte, der Herr Schulze ist ja auch hier. Guten Tag, Herr Schulze. Guten Tag, Herr Lehmann, na wie geht's denn? Dankeschön, ausgezeichnet. Darf ich Ihnen vielleicht Herrn Meier vorstellen? Herrn Meier? Wer ist denn der Herr Meier? Sie kennen Herrn Meier nicht? Herr Meier hat sein Geld auf einer Bank als reicher Mann. Die Bank von Meier steht im Grunewald gleich vorne an. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot. Denn die große Pleite kommt ja sowieso. Na, das ist nicht schön von Ihnen. Herr Meier lässt die Wirtin mit der Miete nicht in Ruhe. Und schläft er nachts im Wald und deckt sich mit der Zeitung zu. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot, denn die große Pleite kommt ja sowieso. Herr Meier hat geträumt und sprach im Schlafe etwas laut. Jetzt weiß nun seine Frau das Telefon von seiner Braut. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot, denn die große Pleite kommt ja sowieso. Jetzt wär ich auch mal Affärsch machen. Ich, Meier, bin sehr praktisch und ein ganz gescheiter Kopf. Ich habe am Hals eine Warze, die nehme ich als Krachenknopf. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot, denn die große Pleite kommt ja sowieso. Herr Meier badet immer nackt mit seinem süßen Schatz. Doch jetzt nach dem Erlass trägt sie einen Zwickel mit Pelzbesatz. Immer lustig, immer froh, wie der Rotz im Paletot, denn die große Pleite kommt ja sowieso. Herrn Meier hat man ausgepfändet, weil er nie bezahlt. Jetzt hat er sich die ganzen Möbel an die Wand gemalt. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot, denn die große Pleite kommt ja sowieso. Nein, du müsst aber mal aufhören. Und jetzt kommt der letzte Vers, der Vers vom Alkohol. Herr Ober, ein paar Konjak schnell, dann ist man nämlich wieder wohl.